Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Referat von Professor Tore Moden von der Universität Helsinki. Der Herr Professor Moden hat früher an der Universität Turku gearbeitet und hat eine bekannte Arbeit über die internationale Protektion, internationale Verteidigung der Minderheiten. Ich bitte Sie, Herr Professor, Ihren Vortrag zu halten. Dankeschön. Zuerst Allgemeines, die geschichtliche Entwicklung. Finnland ist in ethnischer Hinsicht immer sehr homogen gewesen. Neben den zwei großen Volksgruppen, den Finnen und den Schweden, hat es nur sehr kleine andere ethnische Gruppen gegeben. Obwohl fast alle Städte des Ostseeraums im Mittelalter von Deutschen besiedelt waren und auch das Gepräge der ostfinnischen Stadt Viborg noch bis zu der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutsch geblieben war, haben sich im Jahre 1930 nur 3.700 finnische Staatsbürger als deutschsprachig gemeldet. Obwohl während der Jahre 1809 bis 1917 ganz Finnland unter russischer Herrschaft gestanden hatte, Ostfinnland sogar seit 1721, betrug die Zahl der russischsprachigen finnischen Staatsbürger im Jahre 1930 nur 8.200. Die Zahl der Lappen, der Urbevölkerung Nordfinnlands, war 1930 noch geringer, 2.100. Will man die ethnische Situation Finnlands beschreiben, kann man sich also weitgehend auf die Finnen und die Schweden beschränken. Und hier wird der Begriff Schwede angewandt auf einen finnischen Staatsbürger mit Schwedisch als Hauptsprache und mit schwedischsprachiger Bildung. Man spricht auch von Finnlands Schweden. Ein Finne ist hier ein Staatsbürger finnischer Sprache und Bildung. Der Ausdruck Finnländer wird für finnische Staatsbürger beider Volksgruppen gemeinsam benutzt. Finnland war lange Zeit ein integrierter Teil des schwedischen Königsreichs. Die schwedische Sprache diente damals im ganzen Reich als einzige offizielle Sprache. Nach der Eroberung Finnlands durch Russland im Jahre 1809 wurde das Land ein autonomes Großfürstentum, in dem die große Mehrheit Finnisch sprach, während die führende Schicht wegen der schwedischen Geschichte des Landes schwedischsprachig war. Als Kultursprache unentwickelt und bei den führenden Kreisen wenig bekannt, konnte die Mehrheitssprache nicht sofort offiziell anerkannt werden, obwohl die meisten Mitglieder der führenden Klasse und auch der russische Kaiser eine solche Entwicklung förderten. Es dauerte daher noch einige Jahre, bis das Finnische die Stellung einer Staatssprache erhielt. Bis dahin diente das Schwedische als einzige offizielle Sprache des Großfürstentums. Erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde Finnland offiziell zweisprachig, mit Schwedisch als erster Staatssprache. Die schwedische Sprache hat also bis zur Wende des 20. Jahrhunderts eine sehr starke Position in der finnischen Gesellschaft eingenommen. Nach der Jahrhundertwende und besonders nachdem in den Landtagswahlen von 1906 das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden war, wodurch sich die starke Mehrheitsstellung der Finnen konkretisierte, ging die Entwicklung rasch voran, das politische Leben, die Verwaltung und die Rechtsprechung wurden finnisiert. Die finnische Schriftsprache hatte sich damals bereits stabilisiert und war um viele neue Wörter bereichert worden. Der Wandel der finnischen Gesellschaft von einer schwedisch geprägten zu einer finnisch dominierten ging außerordentlich rasch. Zu Beginn der Zwischenkriegszeit war Finnland schon ein, wenn noch nicht rein finnischer Nationalstaat, so doch überwiegend finnischer Staat. Die schwedische Minderheit hat seitdem nur mehr sehr beschränkte Möglichkeiten gehabt, auf die Politik und die Verwaltung Finnlands einzuwirken. Man kann vielleicht die Lage Finnlands ein bisschen mit der Lage Böhmens vergleichen. Es gibt einige Ähnlichkeiten. Die alten Sprachverordnungen, die Situation der russischen Sprache. Durch die Verordnungen von 1883 und 1902 über den Gebrauch der Staatssprachen war Finnisch in den Rang einer offiziellen Staatssprache gehoben worden. Gemäß den Verordnungen behielt das Schwedische jedoch weiter die Stellung einer offiziellen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungssprache neben dem Finnischen, und zwar auch in den rein finnischen Gebieten. Durch ein verfassungswidriges Manifest des Kaisers Nikolai II. Wurde im Jahre 1900 das Russische als dritte Amtssprache eingeführt. Diese Regelung stieß bei den patriotischen Kreisen Finnlands auf heftigen Widerstand. Weil jedoch die russische Bevölkerung Finnlands immer sehr gering geblieben war, blieb die Regelung so gut wie bedeutungslos. Nach der Russifizierung des Senats, das heißt der Regierung, und einiger anderer Staatsbehörden in den letzten Jahren der russischen Herrschaft, wurde das Russische sogar die interne Amtssprache dieser Behörden. Als Pflichtfach wurde Russisch an den Oberschulen und Gymnasien unterrichtet, jedoch ohne merkliche Ergebnisse. Nach der Selbstständigkeitserklärung im Jahre 1917 hat die finnische Regierung das Russische als Amtssprache umgehend abgeschafft. An den Schulen wurde Russisch während der Zwischenkriegszeit nur wenig und immer freiwillig unterrichtet. Die finnisch-nationale Bewegung, die allgemeine Entwicklung vor dem Ersten Weltkrieg, den Kreisen von Helsingfors entstanden, als unter Menschen, deren Umgangssprache das Schwedische war und die teilweise das Finnische gar nicht beherrschten. Die Schulen waren ursprünglich alle schwedischsprachig. Vor 1843 war Finnisch noch kein Lehrfach an den Oberschulen und Gymnasien. Erst im Jahre 1851 wurde an der Universität ein Lehrstuhl für finnische Sprache gegründet. So man konnte Lehrer ausbilden. 1856 wurde das Finnische an einigen Schulen zur Unterrichtssprache gemacht. Das erste finnische Gymnasium wurde 1858 gegründet und 1865 wurde in einer Schule in Mittelfinnland zum ersten Mal die Abiturprüfung auf Finnisch abgehalten. Aber bereits 1887 war die Zahl der Universitätsstudenten, die ihr Abitur an einer finnischsprachigen Schule absolviert hatten, größer als die der schwedischsprachigen Studenten. Einige Staatsschulen wurden zu dieser Zeit finnisiert. Es wurden aber auch viele neue private Schulen, sowohl schwedische als auch finnische, gegründet. Das Bildungswesen blieb somit sprachlich geteilt. Die Volksschulen arbeiteten getrennt in finnischen und schwedischen Einheiten, ohne Unterricht in der jeweiligen anderen Staatssprache zu geben. In den privaten kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen blieb die schwedische Sprache etwas länger dominierend als im öffentlichen Leben, obwohl die nationalistische finnische Bewegung in dieser Hinsicht aktiv auf eine Änderung hinarbeitete und in der Zwischenkriegszeit auch erreichte, dass der Gebrauch des Finnischen in persönlichen Kontakten zwischen Schweden und Finnen zu überwiegen begann. Die Zwischenkriegszeit, Statistik, Allgemeines. Nach der Volkszählung von 1920 belief sich die Zahl der Finnen, das heißt der Finnischsprachigen, auf 2.754.228 und die der Schweden, der Schwedischsprachigen, auf 340.963. Im Jahre 1930 betrugen die entsprechenden Zahlen 3.222.257 und 342.916. Die Statistik über die finnisch- und schwedischsprachigen Staatsbürger muss jedoch richtig verstanden werden. Die meisten gebildeten Menschen beherrschten damals die jeweilige andere einheimische Sprache, wie die andere Staatssprache in Finnland genannt wird, mündlich und zum Teil auch schriftlich gut. Für diese zweisprachigen Menschen bedeutete der Umstand, dass sie sich in den offiziellen Bevölkerungsregistern und bei den Volkszählungen als finnisch- oder schwedischsprachig eintrugen, somit nicht selten nur, dass sie sich als der einen oder der anderen Volksgruppe zugehörig betrachtete. Die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe wurde in diesen Fällen also von subjektiven und nicht von objektiven Gründen bestimmt. Während anderswo in Europa die Mehrheit selten die Minderheitssprache beherrscht und zwei- oder mehrsprachige Menschen vor allem unter der Minderheit zu finden sind, wie es in den 90er Jahren auch in Finnland langsam geworden ist, so war das Finnland der Zwischenkriegszeit von einer allgemeinen Zweisprachigkeit der gebildeten Klasse geprägt. Diese Zweisprachigkeit war indes kaum das Ergebnis eines effektiven Sprachunterrichts an den finnischen Schulen. Die Zweisprachigkeit der Finnen, die aus alten Familien stammten, war häufig eine Folge des Gebrauchs der schwedischen Sprache in den Familien, die, obwohl finnisch gesinnt, sich das Schwedische als Umgangssprache bewahrt hatten. Es gab auch viele Beispiele für Finnen ohne schwedische Ahnen, die gut Schwedisch gelernt hatten, da sie Sprachkenntnisse nützlich fanden. Es ist natürlich verständlich, dass die Verhältnisse in verschiedenen Ortschaften unterschiedlich waren. Die Zweisprachigkeit der gebildeten Finnen war verbreiteter in Helsingfors, Åbo, Vasa und anderen Küstenstädten mit lebendigen schwedischen Traditionen als in den Städten in rein finnischen Gebieten. Aber es gab auch immer viele alte Bürgers- und Pfarrersfamilien im finnischen Finnland, die von schwedischen in Ostfinnland auch von deutschen Traditionen geprägt waren und bei denen die schwedische Sprache in der Zwischenkriegszeit noch keine Fremdsprache geworden war. Diese Zweisprachigkeit vieler finnischer Familien brachte aber nicht notwendig eine liberale Einstellung zum Gebrauch der schwedischen Sprache im öffentlichen Leben und zum schwedischen Schulwesen mit sich. Es gab viele sogenannte Echtfinnen unter diesen Leuten. Ein Beweis hierfür ist, dass die finnischsprachigen Studenten der 30er Jahre überwiegend radikal nationalistisch gesinnt waren und lautstark die Einsprachigkeit, das heißt die Finnischsprachigkeit der Staatsuniversität forderten. In der Zwischenkriegszeit hat es nur eine Staatsuniversität in Helsingfors gegeben. Die zwei übrigen Universitäten, die schwedischsprachige Åbo Akademie und die finnischsprachige Turun yliopisto, beide in Åbo, waren private Bildungsanstalten. Auf der anderen Seite waren sich die Schweden der Tatsache bewusst, dass sie ohne gute Kenntnisse des Finnischen kaum mit einer erfolgreichen Zukunft in dem vom Finnischen dominierten Finnland rechnen konnten. Die schwedischen Siedlungsgebiete waren zu klein und zu arm, um größere Mengen an Menschen in der Verwaltung oder in der Wirtschaft zu beschäftigen. An den schwedischen Oberschulen haben die Schüler deshalb viel Mühe zur Erlernung des Finnischen aufgewandt. Schon in der Zwischenkriegszeit waren die meisten gebildeten Schweden mehr oder weniger zweisprachig. Die große Mehrzahl der finnischen Bevölkerung lebte im Jahre 1930 noch auf dem Lande, aber proportional waren es mehr Finnen, 83%. Als Schweden 64%. Unter der Stadtbevölkerung gab es mehr zweisprachige Menschen als unter der Landbevölkerung, die nur Volksschulbildung ohne Unterricht in der anderen Staatssprache besaß. Die außen- und innenpolitische Situation Finnlands zu Beginn der Zwischenkriegszeit. Bis dahin ein autonomes Großfürstentum unter russischer Herrschaft hatte sich Finnland nach der russischen Oktoberrevolution 1917 einseitig zum selbstständigen Staat erklärt. Erst nach dem Freiheitskrieg von 1918 hatten sich aber die innenpolitische Lage Finnlands und die Beziehungen zu Russland stabilisiert. 1920 wurde in Dorpat der Friedensvertrag mit Sowjetrussland geschlossen. Als Finnland eine Staatsverfassung ausarbeitete, die sogenannte Regierungsform, wurde die Stellung der beiden Staatssprachen zum Streitgegenstand. Die finnischen Nationalisten K.J. Ståhlberg und seine liberale Fortschrittspartei, die Agrarpartei, bevorzugten eine Lösung, nach der die Staatsverfassung keine ausführlichen Bestimmungen über die Zweisprachigkeit Finnlands enthielte. Ihrer Meinung nach wäre eine Bestimmung über das Recht der Bürger ausreichend gewesen, im Verkehr mit den Behörden ihre Sprache, Finnisch oder Schwedisch, zu benutzen. Die schwedische Volkspartei verlangte jedoch mehrere Bestimmungen zum Schutz der Zweisprachigkeit Finnlands, und zwar in der Weise nach Muster der Schweizer Staatsverfassung, dass beide Sprachen, das Schwedische als auch das Finnische, als Nationalsprachen anerkannt würden. Die Staatsverfassung von 1919 wurde diesbezüglich in einer Fassung, die den Wünschen der Schweden entsprach, vom Parlament genehmigt und vom Freiherrn Gustav Mannerheim aus dem damaligen Reichsverweser bestätigt. Die Staatsverfassung, Regierungsform, proklamiert somit die Gleichberechtigung beider Sprachen, des Schwedischen und Finnischen, und damit auch der beiden Volksgruppen, der Schweden und der Finnen. Mehrere Faktoren hatten zur Erzielung dieses positiven Ergebnisses beigetragen. Einer war die schwache außenpolitische Lage Finnlands. Finnland wollte als souveräner Staat anerkannt werden. Da der Völkerbund als bedeutendes Forum für die internationale Zusammenarbeit angesehen wurde, strebte man von finnischer Seite die Mitgliedschaft im Völkerbund energisch an. Der Völkerbund förderte den Schutz der nationalen Minderheiten in den neuen Mitgliedstaaten. Da die finnische Staatsverfassung der schwedischen Minderheit eine gleichberechtigte Stellung mit der finnischen Mehrheit garantierte, wurde diese Tatsache in den Verhandlungen über die Mitgliedschaft zwischen der finnischen Regierung und dem Völkerbund ein großes Gewicht beigemessen. Das Ergebnis war, dass Finnland in den Völkerbund aufgenommen wurde, ohne einen besonderen Minderheitsschutzvertrag oder Erklärung schließen zu müssen. Sonst mussten die meisten neuen Mitgliedstaaten derartige Verträge eingehen. Dies wurde als ein Erfolg der finnischen Diplomatie betrachtet, und die echt finnischen Kreise wurden dadurch, wenn auch nur für einige Zeit, mit der Lösung der offiziellen Zweisprachigkeit Finnlands versöhnt. Gleichzeitig war im Völkerbundsrat ein Streit zwischen Finnland und Schweden über den Besitz der Ålandsinseln anhängig. Schweden verlangte die Inseln mit der Begründung für sich, dass sie in ethnischer Hinsicht rein schwedisch seien. Die Holländer selbst hegten den Wunsch, Schweden würde die Inseln annektieren, da sie eine Finnisierung Finnlands und damit auch ihrer Inseln befürchteten. Die tolerante Fassung der neuen finnischen Staatsverfassung gegenüber der schwedischen Volksgruppe wurde nun ein wichtiges Argument für die Beibehaltung der finnischen Hoheit über die Ålandsinseln, Entscheidung des Völkerbundsrates 1921. In einem zweisprachigen Staat könne einer schwedischen Provinz keine Finnisierung drohen, behauptet man. Auch innenpolitische Ursachen wirkten zur Entstehung der verfassungsmäßigen Zweisprachigkeit Finnlands mit. Die schwedische Volkspartei hatte eine monarchische Staatsverfassung unterstützt, was ihr Sympathien bei der finnischen Rechtspartei eintrug. Diese Einstellung wirkte noch nach, als Finnland sich dann für eine republikanische Verfassung entschied. Die Sozialdemokraten, die nach dem Freiheitskrieg wieder eine starke Stellung im Parlament gewonnen hatten, stimmten unter der Leitung von A.J. Ryömä und Väinö Tanner, die in ethnischer Hinsicht liberale Positionen vertraten, dem Schutz der Zweisprachigkeit und damit auch der schwedischen Volksgruppe zu. Während der gesamten Zwischenkriegszeit haben die Sozialdemokraten die Zweisprachigkeit Finnlands verteidigt. Die kleine schwedische Volkspartei hätte ohne diese Unterstützung kaum die Positionen der schwedischen Sprache in der Verwaltung und an der Universität halten können. Das Sprachengesetz von 1922. Das Sprachengesetz von 1922, das obwohl mehrmals geändert, noch heute in Kraft ist, ging wie die Staatsverfassung ursprünglich nur von den zwei Volksgruppen der Finnen und Schweden aus. Die Gleichberechtigung dieser beiden Volksgruppen ist im Gesetz niedergeschrieben. In einigen Fällen wird aber die mehrheitliche Stellung der finnischen Volksgruppe doch zum Nachteil der Schweden ausgelegt. Dies gilt besonders für die interne Amtssprache von Staatsbehörden, aber auch, faktisch wenn nicht formell, für die Beziehungen zwischen Bürgern und Behörden. In diesem Zusammenhang interessieren uns die Fassungen des Gesetzes aus den 20er und 30er Jahren. Die Rechte der beiden Volksgruppen in den Provinzialregierungen, in sonstigen staatlichen Rechtsprechungs- oder Verwaltungsbezirken und in den Gemeinden sind von der Zahl ihrer Zugehörigen anhängig. Jedes zehnte Jahr sind die Proportionen der Volksgruppen festzustellen. Die offizielle Sprachenstatistik soll den Entscheidungen über die sprachliche Klassifizierung der Bezirke und Gemeinden für die nächsten 10 Jahre zugrunde liegen. Diese Statistik folgt subjektiven Kriterien. Jeder Finnländer entscheidet für sich selbst, seine minderjährigen Kinder, seine Zugehörigkeit zu der finnischen oder der schwedischen Volksgruppe. Die Entscheidung der sprachlichen Klassifizierung der Bezirke wird stets von dem Staatsrat, das heißt der Regierung, getroffen und im Verfassungsblatt veröffentlicht. Gemäß dem Gesetz wurde ein Bezirk als zweisprachig anerkannt, wenn der Anteil der Minderheit mindestens 10% betrug. 10%. In einem zweisprachigen Bezirk muss der Bürger im Verkehr mit den Behörden in seiner Sprache bedient werden. In einem einsprachigen Bezirk dagegen ist die jeweilige Sprache des Bezirkes zu gebrauchen, mit einigen weniger bedeutenden Ausnahmen zum Vorteil der Angehörigen der anderen Volksgruppe. Die Pflicht der zweisprachigen Gemeinden, ihre Bürger in deren Sprache zu bedienen, wurde etwas anders geregelt als bei den Staatsbehörden. Angehörige einer Minderheit, die zahlenmäßig nicht ein Drittel der Bevölkerung erreicht, hatten nur ein beschränktes Recht, schriftliche Dokumente in ihrer Sprache zu verlangen. Die zentralen Staatsbehörden wurden selbstverständlich als zweisprachig betrachtet, aber mit Finnisch als Mehrheitssprache. In diesem Zusammenhang muss auch das Gesetz von 1921 über die Sprachkenntnisse der Staatsbeamten erwähnt werden. Diese Bestimmungen unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien von Beamten. Für höhere Beamte gilt die Forderung nach perfekter Beherrschung der Mehrheitssprache und ausreichender Beherrschung der Minderheitssprache. In der Realität bedeutet das, dass mehr als 95% der höheren Staatsbeamten ihre perfekte Beherrschung der finnischen Sprache in einer von Finnen festgesetzten Prüfung beweisen müssen. Die Gemeinden bestimmen selbstständig über die Sprachkenntnisanforderungen ihrer Beamten. Eher wegen der allgemeinen Zweisprachigkeit der gebildeten Finnländer als wegen der Gesetzesvorschriften sind die Bestimmungen des Sprachengesetzes zu dieser Zeit ziemlich korrekt angewandt worden. In der Zwischenkriegszeit gab es kaum Beschwerden über rechtswidriges Verhalten von Behörden in Volksgruppensachen. Aber man muss sich auch der Realitäten bewusst sein, ein Angehöriger der Minderheit verzichtet oft aus persönlichen Gründen auf seine sprachlichen Rechte, wenn er mit der Mehrheitssprache zurechtkommt. Die Lage während der Zwischenkriegszeit, die öffentliche Verwaltung, das Bildungswesen. Die zentralen Staatsbehörden arbeiten alle gemeinsam für beide Volksgruppen. Eine wichtige Reform bedeutete deshalb 1920 die Gründung einer schwedischen Abteilung im zentralen Schulamt. Von Bedeutung war auch das schwedische evangelische Bischofsstift, gegründet 1923. Sonst arbeiten alle Ministerien und Zentralbehörden mit Finnisch als Amtssprache und von den Beamten werden perfekte Finnischkenntnisse verlangt. Alle Provinzialverwaltungen sind finnisch dominiert. Die Gemeindeverwaltung ist für die finnischen Bürger außerordentlich wichtig, da die meisten sozialen Leistungen von der Gemeindeverwaltung abhängig sind. Die Einwohner der drei wichtigsten Städte mit schwedischsprachiger Bevölkerung, Helsingfors, Åbo und Vasa, waren nach dem Sprachengesetz ursprünglich so geschützt, dass die Zweisprachigkeit der Städte unabhängig von den Proportionszahlen garantiert war. Aber durch eine Gesetzesänderung von 1935 wurde diese Garantie abgeschafft und die Städte wurden rasch finnisiert, obwohl sie auch heute noch als zweisprachig gelten. Auf der kommunalen Ebene arbeitet die Verwaltung auf Schwedisch in denjenigen Gemeinden, die entweder rein schwedisch sind oder in denen das Schwedische die Mehrheitssprache ist. In Finnland genießen die Gemeinden eine beträchtliche Selbstverwaltung, aber es gibt keine Selbstverwaltung der Regionen außer der Ålandinseln. Einige schwedische Kreise in Finnland setzten sich in den Jahren 1917-23 aktiv, aber erfolglos für die Schaffung selbstverwaltender schwedisch dominierter Regionen ein. Nicht nur die finnische Mehrheit stand diesem Ansehen ablehnend gegenüber, sondern auch ein beträchtlicher Teil der Finnlandschweden, die sich nicht in schwedischen Enklaven isolieren wollten. In den 20er Jahren gab es unter den 542 Städten und Landgemeinden 47 einsprachig schwedische Landgemeinden und die holländische Stadt Mariehamn. Die Zahl der zweisprachigen Kommunen mit schwedischer Mehrheit belief sich auf 27, die mit finnischer Mehrheit auf 7. In den 30er Jahren betrugen die entsprechenden Zahlen 46, 25 und 11. 592 Kommunen. Die bedeutendsten Städte, auch in den schwedischen Siedlungsgebieten, hatten schon damals eine finnische Mehrheit. Im Jahre 1928-29 gab es 67 staatliche Oberschulen, von denen 52 finnisch und 15 schwedisch als Unterrichtssprache hatten. Außerdem gab es 40 finnische und 18 schwedische Privatschulen. Schlussbemerkungen. Die Åländer haben besonders völkerrechtlich garantierte Schutzbestimmungen für die Bewahrung der Einsprachigkeit der Inseln erhalten. Aber die schwedischen Siedlungsgebiete im übrigen Finnland sind von einer finnischen Zuwanderung überhaupt nicht geschützt. Eine zunehmende finnische Zuwanderung droht den schwedischen Siedlungsgebieten, besonders den Städten an der Küste. das Recht, nach den gleichen Prinzipien wie die Angehörigen der Mehrheit behandelt zu werden, bedeutet keinen Sonderschutz für eine Minderheit. Die Schweden leben zum größten Teil in ethnisch zersplitterten Verhältnissen, was die Wahrung ihres ethnischen Charakters erschwert. Trotz der Versuche einiger finnisch-nationalistischer Politiker der 30er Jahre, Finnland zu einem einsprachigen Nationalstaat zu machen, sind die Volksgruppenbestimmungen der Staatsverfassung unverändert in Kraft geblieben. Die Angriffe der finnischen Nationalisten, die in den 30er Jahren besonders heftig waren, hatten eine unnachgiebige Verteidigungshaltung der Schweden zur Folge. Da die allgemeine Stimmung unter den Finnen besonders in den 30er Jahren intolerant und neidisch gegenüber den Schweden war, haben die Schweden unter einem schweren Druck gelebt. Die Neuorientierung der finnischen Außenpolitik hin zu Skandinavien gegen Ende der 30er Jahre bedeutete noch nicht, dass die Einstellungen der finnischen Mehrheit gegenüber den Schweden positiver geworden wären. Erst der Zweite Weltkrieg und die schwierige Nachkriegszeit brachten eine gewisse Abschwächung des finnischen Nationalismus mit sich. Der Nationalismus lebt aber noch heute in diesen Kreisen weiter, trotz des zahlenmäßigen Rückgangs der schwedischen Volksgruppe in Finnland. Danke.